1949 als Sohn eines Devotionalienhändlers im erzkatholischen Wallfahrtsort Altötting geboren. Er erlebt eine Kindheit, die albtraumhafter fast nicht sein konnte. Von der Mutter unerwünscht, vom gewalttätigen Vater gequält und misshandelt, malträtiert von bigotten Pfarrern und Lehrern. Doch irgendwann begehrt er auf und verlässt sein Elternhaus für immer. 2011 beginnt er als Autor über das zu schreiben, was ihn fast zerstört hätte, und landet damit einen Bestseller. Oliver Kluck hat Altmanns autobiografischen Roman fürs Hörspiel adaptiert. Leonhard Koppelmann hat ihn inszeniert. Die Musik komponierte Rainer Römer. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend heißt das 2011 erschienene Buch des 63-jährigen Altöttinger Schriftstellers Andreas Altmann, in dem der ungelernte Dressman, Gärtner, Taxifahrer, Schauspieler, Kellner, Anlageberater und Postsortierer seine schlimme Scheißjugend in der bayerischen Provinz verarbeitet. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Eine Betrachtung der gleichnamigen Autobiografie von Andreas Altmann von Oliver Kluck. Ich bin ja kein Romancier. Ich liege nicht im Bett wie mein Kollege Goethe und ein Riesenplot ist in meinem Kopf. Und dann fange ich an, den großen Roman zu schreiben, den Reich Ranicki erwartet von mir. Andreas ist ein Eroberer. Ich bin Reporter. Ich muss hinaus in die Welt und muss mich zumuten, die Dinge zumuten lassen. Also einfach nur am Strand liegen und klassisch Urlaub machen, das könnten Sie auch gar nicht. Überhaupt glaube ich, dass der Andreas die Frauen am Schluss enttäuscht zurücklässt, weil er einfach nicht in der Lage ist. Das Schönste ist das Reisen. Das Zweitschönste ist der Griff zum Pass. Das heißt, ich darf wegfahren. Weil er einfach nicht in der Lage ist, eine wirkliche tiefe Beziehung, zumindest über längere Zeit. Beziehungen? Ja. Tja. Tja, ja. Also, die germanische Einehe, das Urmodell, das es auch bei den Franzosen gibt, das es überall auf der Welt gibt, das, glaube ich, das ist nichts für mich. Ich habe nie davon gehört, dass Andreas eine feste Freundin, also die gleichzeitig seine einzige Freundin gewesen wäre. Ja, Andreas hat, ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist, aber ich meine, er hat doch immer viele Beziehungen parallel laufen. Ich bekomme ja keinen Ausschlag, wenn emotionale Nähe entsteht. Es gibt da dieses wunderschöne Wort von Petrarca: Die Liebe reitet auf dem Pferd des Todes. Ich habe auch manchmal die Wut über diese ellenlangen Sätze und über dieses Übertriebene, was er manchmal an den Tag legt. Oder auch diese ständigen Zitate, die er für zu jeder Lebenslage parat hat. Also die gehen jemanden, der alles liest und ihn kennt, die gehen dem dann auch total auf den Wecker. Eigentlich ist das große Glück. Die meisten denken, ich sitze als verkrüppeltes, zerknittertes Männchen in Paris und beiß mir jeden Tag die Fingernägel runter, weil ich es nicht zur deutschen Einehe geschafft habe. Wenn es nur eine Sache gibt, für die er mich bewundert, wie er sagt, dann ist es wirklich doch die ziemlich, gewöhnliche Fähigkeit, ein Vater zu sein oder mit Begeisterung sogar Vater zu sein. Nein, ich kann nicht. Basta, es scheint ja so zu sein. Nein, ich lebe wahnsinnig gerne. Und Deutschland kann auch ohne meine deutschen Kinder leben. Ich möchte noch einmal auf Ihren Vater zu sprechen kommen. Ich verklage dich wegen Hausfriedensbruch. Anti-Altötting wollte ich hinaus aus dem Mief, aus der Verdruckstheit, aus... Auszug Vaterwelt. Abwehr weiterer Bedrohungen mit Hilfe der Muttermutter. Wechsel an das Gymnasium Pfarrkirchen. Unterbringung im Internat. Aufkommen von Ängsten, Depressionen und Schockzuständen. Häufiges Onanieren, Antriebslosigkeiten, Ausprägung weiterer Tötungsfantasien gegen den Vater. Aushändigung des Reifezeugnisses. Umzug nach München, Untermieterzimmer, Luftmatratzenlager, Beginn einer Psychotherapie. Gelegenheitsarbeiten, Aushilfstätigkeiten, Straßenbau, Fließband, Abspülen, Postsortieren, Verschieben von Benzingutscheinen nach Italien, Arbeit als Taxifahrer, Vollgasfahrten bei Nacht, Umwegfahrten, Schwarzfahrten, Kundenbetrug, Unternehmerbetrug, Besuch Imex-Haus, Schwabing. Schau, die Frau spreizt die Beine, damit du mit deinem Schwanz hinein kannst. 21. Geburtstag. Jurastudium Regensburg. Abbruch nach 2 Wochen. Psychologiestudium Salzburg. Abbruch nach 4 Wochen. Studium Frauen. Diverse. Abbruch sofort. Aufnahmestudium Schauspiel in Salzburg. Förderung durch Dietrich Haug. Teilnahme an weiteren Therapiemaßnahmen. Gruppentherapie, Einzeltherapie. Teilweises Versagen der Stimme. Störung des Sexualverhaltens. Anorgasmie. Weiterhin Wochenendarbeit. Taxifahren in München. Regelmäßiges Abbrennen. Mundraub bei Verwandten. Erster Paris-Besuch. Bestehen der Diplomprüfung darstellende Kunst. Regelmäßiges Stehlen von Büchern. Umzug nach München, Anstellung am Residenztheater durch Vermittlung von Dietrich Haug. Erste Monatsgage, umgerechnet 663 Euro. Aufnahme-Nebentätigkeit, Taxifahren. Aufsuchen von Spezialisten, Scharlatanen, Esoterikern, Frauen zur Befindung der Anorgasmie. Diverse Auftritte als Schauspieler, Kleinrollen, Nebenrollen. Beginn einer Urschreitherapie. Der Amerikaner Arthur Janoff hatte diese Methode erfunden. Der Clou: weg von der intellektuellen Analyse, hin zur stark emotionalen Technik, um die inneren Sperren zu durchbrechen. Ziel ist eine Art Katharsis, provoziert durch den Urschrei. Jenen Schrei, den das Kind einst nicht auszustoßen wagte, um die Liebe der Eltern nicht völlig zu verlieren. Aufnahme einer 4-wöchigen Intensivtherapie. 3 Stunden täglich in einem fensterlosen, schalldichten Raum mit gepolsterten Wänden. Es war Absicht, den Körper an den Rand seiner Möglichkeiten zu drängen. Bald lag ich nur noch in meiner Unterhose da, hyperventilierte, rang nach Luft. Mehrfache Unterbrechungen von Sitzungen. Hinweis des Betreuers auf einen ungeklärten Vorgang innerhalb der frühkindlichen Phase. Amado überkam eine erstaunliche Intuition. Er sagte: sprich mit deiner Mutter über deine Geburt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Fahrt nach Altötting. Einsicht der Krankenhausakte. Besuch der mittlerweile 82-jährigen Hebamme. Jetzt wurde mir blitzhaft klar, warum Mutter mich ihren Lieblingssohn genannt hatte. Jetzt wurde mir klar, warum ich seit langem an Atemnot litt, warum ich mich hinlegen musste, um Luft zu bekommen. Warum ich in der Urschreitherapie wie ein aus Ozeantiefen gezogener Sauerstoff in mich einsaugen musste. Besuch der Mutter an deren Wohnort. Erkundigungen zur Situation der Geburt. Mutter hatte ein Polster auf meinen Kopf gepresst, weil sie gerade einen 4. Sohn zur Welt gebracht hatte. Einen 4. Schwanz. Wieder keine Tochter. Aufgabe der Urschreitherapie aus finanziellen Gründen. Ich hatte kein Geld mehr. Außerdem hatte sich meine Sexualität erholt. Ich wurde sogar ein passabler Liebhaber. An Liebe jedoch war nicht zu denken. Wechsel an das Schauspielhaus Wien. Teilnahme an einer Bioenergetiktherapie. Flug nach Pune zu Bhagwan. Der Guru war das Aufregendste, was die Welt damals zu bieten hatte. Sein Ashram verfügte über alles. Kein therapeutisches Angebot aus dem Westen fehlte. Kein Zauber, keine Verrücktheit Indiens. Teilnahme an Encounter-Gruppen. Brüllen, Raufen, Sex zu zweit, Sex zu zehnt, Sufi-Dancing, Enlightenment-Intensiv, Shiatsu, Vipassana-Meditation, Rebirthing, Haschisch, Opium, Heroin und so weiter. Rückkehr nach Wien. Kündigung des Vertrages am Schauspielhaus. Umzug nach München. Beantragung von Stütze, Arbeit als Taxifahrer, schwarz. Antrag auf Klage, Kläger Mutter, beklagter Vater. Klagegegenstand, Zahlung von Unterhalt, umgerechnet 750 Euro im Monat. Ich hatte den Kontakt zu Mutter nicht abreißen lassen. Mutter war ja kein Schwein, kein sadistisches Scheusal. Sie war eine arme, schwache Person, deren Leben sich in die genau entgegengesetzte Richtung ihrer Träume verirrt hatte. Zudem war sie heilig großzügig, eine Eigenschaft, die zu bewundern ich nicht aufhörte. So hatte ich sie zu dieser gerichtlichen Konfrontation angestiftet. Sie überredet, sie gebeten, doch einmal standzuhalten. Entsprechung der Klage. Verurteilung Franz Xaver Altmanns zu Unterhaltszahlungen an die dauerhaft getrennt von ihm lebende Elisabeth Altmann. Er hatte wieder seine Nazi-Fresse getragen. Diese Maske der Erbarmungslosigkeit. Kein Wunder, dass ich immer noch von ihm träumte. Noch eine Fußnote. Der Anblick Altöttings war nicht zu ertragen. Dasselbe Schafsvolk wie vor 12 Jahren. Wimmernd, blökend, verbuckelt, schuldbeladen. Und noch immer besessen von der Lust, sich vor dem Gekreuzigten, dem Lieblingstotem der Schafe, zu erniedrigen. So unternahm ich, wir waren ja gerade am selben Ort, einen letzten Versuch, Mutter zum Austritt aus der Kirche zu überreden. Wieder sagte sie nein, wieder brachte sie ihre Gründe vor, warum ein Ausstieg nicht in Frage käme. Wie sonst die Gotteshäuser, wie sonst den Dorfpfarrer am Leben erhalten und so weiter. Japan, Besuch eines Zen-Klosters. Beruhigung, Meditation und Schweigen. Beim Abschied aus dem Kloster gab mir der Roshi einen Zettel mit. Das Wort Bestimmtheit setzt sich in der japanischen Schrift aus 2 Zeichen zusammen, die wütend sein und Sehnsucht bedeuten. Es handelt sich um keine Wut gegen eine andere Person, sondern gegen sich selbst, gegen die eigene Schwäche und Unreife. So benutzt man den Zorn wie eine Peitsche, um zu wachsen und die Sehnsucht voranzutreiben. So entsteht Bestimmtheit. 34. Lebensjahr, Südamerika, Peru. Berufswunsch, Reiseschriftsteller, Schreibender. Reisen und Schreiben, Rückkehr nach Deutschland, München. Arbeit als Taxifahrer, Kleinkünstler. Gelegentlicher Versicherungsbetrug, Inszenieren von Diebstählen, Überfällen. Tod des Vaters. Der Rechtsanwalt und Testamentsvollstrecker Dr. Josef K. las auch die Postkarte vor, die ich Vater vor Jahren geschrieben hatte. Nur 5 Worte waren da zu lesen. Ich scheiße auf dein Erbe. Umzug nach Paris. Jetzt hatte ich den präzisen Namen für meinen Traum gefunden. Noch genauer als Schriftsteller. Reporter. Schriftsteller roch nach jahrelangem Hocken und Einsamsein. Aber Reporter versprach Tempo, Fremde, Fremdsprachen, Aufregung, Nähe und Schreiben. Fahrt durch die Vereinigten Staaten, weiter in den Nahen Osten, weiter in den Fernen Osten, Rückkehr nach Europa, Einsenden eines 12-seitigen Berichts über eine Eisenbahnfahrt durch China an die Zeitschrift Geo. 3 Tage später rief mich der zuständige Redakteur an und ließ mich wissen, dass man den Text kaufen, ja, sie einen anderen Beitrag herausnehmen würden, um Platz zu schaffen für meinen. Nochmals 1 Woche später kam die redigierte Fassung. Ein Batzen Scheiße in jedes Sprachgefühl. 10 Tage nach meinem 38. Geburtstag wurde die Reportage veröffentlicht. In meiner Fassung. Nach der Veröffentlichung hagelte es einen Glücksfunken nach dem anderen. 2 Agenten griffen nach mir. Merian meldete sich. Das Zeitmagazin, das SZ-Magazin, das FAZ-Magazin, der Stern, Playboy, Sports, Tempo, Fokus und immer wieder Geo. Ich flog in 100 Himmelsrichtungen. In Dürregebiete, Kriege, Bürgerkriege, in die grandiosesten Landschaften der Welt. Alle zahlten Business Class. Die Hotelnächte, jede Taxifahrt. Ich wurde ein Monster in Zuverlässigkeit. Der jüngste Kisch-Preisträger, gemessen an der Zeit, die zwischen Berufsantritt und Anerkennung vergangen war. Ich konsolidierte. Die Feindseligkeiten meinem Körper gegenüber ließen nach. Kein Blut floss mehr aus meinen Nägeln, aus meiner Nase, vom Schädel. Ich hörte auf, mich aufzuessen. Nie wieder musste ich mich auf den Boden legen, um nach Luft zu schnappen. Die schwarzen Löcher der Depression wurden schmäler. Der Zwang zu stehlen wich. Die Annäherung an den Vater dauerte länger. Reportagereise nach Russland, Treffen mit Anna Jonowna, 88 Jahre alt. Ihr Mann hatte im großen Vaterländischen Krieg gegen die Deutschen gekämpft und war, anders als viele andere im Ort, lebend zurückgekehrt. 1 Woche nach seiner Rückkehr hatte er angefangen, zur Wodkaflasche zu greifen. Hatte er begonnen, den Rest seines Lebens zu versaufen. Er ist, so Anna, und mein Dolmetscher Gennady übersetzte es grammatikalisch falsch, aber auf wundersame Weise treffend, er ist am Krieg gestorben. Ich musste sofort an meinen Vater denken, der fast gleich alt wie Jäger den Krieg überlebt hatte, ebenfalls nach Hause zurückgekehrt war. Mit denselben Horrorbildern im Gepäck. Wohl noch schwerer zu ertragen, da er als Anstifter und Verlierer, als Nazi, als SS-Nazi heimgekommen war. Und ungleich dem Russen kein Alkoholiker wurde, sondern ein Schwein. Wie wurde Franz Xaver Altmann dieser Mensch? War es der Krieg? Sicher. War es seine puritanisch verseuchte Mutter, die ihn mit hysterischen Aufrufen zur Sparsamkeit drangsalierte? War es sein kalter Vater, der ihn zu einem Leben, einem Berufsleben zwang, dessen Auslebung einer nur unter Tränen der Wut hinter sich bringen kann? War es der Abstieg vom Weiberhelden zum Daddy mit Wampe? Oder war es Altötting, diese Oase bigotter Inzucht, wo sein Delirieren von Drill und Ordnung und Gnadenlosigkeit erst gedeihen konnte? Nun, es gibt Ausnahmen. Ein Kunde, ein Handwerker, ein Fremder irrt sich in der Adresse. Plötzlich ist Vater charmant, konziliant, gesprächig, plaudernd. Ich traue meinen Augen, meinen Ohren nicht. Ein Weltmann tritt auf. Elegant im Umgang, zuhörend, kein Bläschen Schaum vorm Mund. Menschen können in verschiedenen Situationen ganz verschieden sein. Der Haider beim heiteren Tête-à-Tête auf dem Obersalzberg oder beim Tätscheln eines Kinderkopfes. Auschwitz-Kommandant Höss beim Kraulen einer Katze. Ich bin jetzt ohne Bundesgenossen. Manfred geht noch immer in einem Internat zur Schule. Mutter ist weit weg bei ihrer reichen Verwandtschaft untergekommen. Mit meiner Schwester, Perdita, jetzt 7, gibt es die üblichen Zankereien. Mit meinem Bruder Stefan, inzwischen zurück nach Altötting, ebenfalls Fahrschüler nach Burghausen, entsteht keine Wärme. Er ist 6 Jahre älter und definitiv nicht an mir interessiert. Auch nicht an meinen Fragen. Ich vermute, ich bin ihm lästig. Steht etwas in der Zeitung, das ich nicht verstehe, das ich von ihm erklärt haben will, antwortet er abwesend mit: Lies. Was uns verbindet, ist die Wut auf den Alten, der nun nach der Vertreibung seiner Frau die Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse neu organisiert. Da die meisten Angestellten inzwischen ebenfalls die Flucht angetreten haben, wird Detta vor allem im Geschäft eingesetzt. Sie steigt zum Vize-Rosenkranzkönig auf. Kommen Stefan und ich um 14 Uhr nach Hause, so machen wir uns die Reste warm. Meist Knödel, Linsen, Kartoffeln, eine fade Suppe, ein Glas Milch. Alles in schäbigen Töpfen und Kesseln aus dem frühen Jahrhundert. Verbeult, verkratzt. Der Schutz am Boden längst abgeschabt. Nach dem Essen muss entweder Stefan oder ich das gesamte Geschirr von 3 Mahlzeiten, inklusive das vom Vorabend, inklusive Frühstück, abspülen. Nach einem genau festgelegten Spülplan, der dafür sorgt, dass ein Minimum an heißem Wasser verbraucht wird. Dann abtrocknen, dann einräumen, dann Meldung machen. Das heißt, man geht zum Alten und meldet: Die Arbeit ist erledigt, das Geschirr gespült. Die Arbeit ist erledigt, das Geschirr gespült. Dann Kontrolle. Selbstverständlich geht ein Teil zurück, muss nochmals abgewaschen werden. Kein Mensch auf Erden kann so perfekt eine Aufgabe erfüllen, auf das nicht ein Wahnsinniger sie beanstandet. Nach dem Spüldienst kommt der Arbeitsdienst. Vater legt Wert auf seine aus dem Krieg mitgebrachten Wörter. Er weiß, dass ich 6-mal die Woche um 5:30 Uhr morgens aufstehen muss. Dass ich allein 3 Stunden für den Weg zur Schule und zurück brauche. Dass ich erst 11 Jahre alt bin. Dass ich die 5. Klasse eines humanistischen Gymnasiums besuche. Dass schon im 1. Halbjahreszeugnis der Abstieg vom mühelosen Volksschüler zum Hinterbänkler nachzulesen war. Kein Wunder, dass nur noch eine durchschnittliche Begabung festgestellt werden konnte. Kein Wunder, dass ich wenig konzentriert war. Ehemals Vorzeigesportler schneide ich nun mit befriedigend in Leibeserziehung ab. Ach ja, jetzt unterschreibt Detta das Zeugnis als Erziehungsberechtigte. Mit Magda L., ihrem Namen. Sie ist nicht intelligent, aber sie ist schlau. Gerissen klettert sie nach oben. Wo sie allerdings etwas vorfinden wird, was sie nicht vermutet. Wo sie etwas vorfinden wird, was sie nicht vermutet. Der Arbeitsdienst sorgt dafür, dass wir mit demselben Stumpfsinn konfrontiert werden, dem alle schon begegnet waren, die hier vorbeikamen. Devotionalien-Business. Ja, so kann die Hölle aussehen. Ganz unspektakulär. Ohne Feuersbrunst. Ohne kannibalistische Teufel. Ohne Verzweiflungsschreie. Nur die Dumpfheit des Daseins. Nur das unwiderrufliche Wissen, dass jemand einem anderen die Sinnlosigkeit des Lebens vorführt. Ab jetzt gilt Faustrecht. Nun ist es rechtens. Was es auch immer gewesen sein mag, das Vater bisher zurückgehalten hatte, als Faustkämpfer gegen seine Söhne anzutreten, es bleibt sein Geheimnis. Fest steht, jetzt ist die Schonfrist vorbei. Jetzt heißt es, ringfrei für Franz Xaver Altmann, Schwergewicht im Kampf gegen seinen Kindersegen, die Papiergewichtler. Wobei der Fairness halber angemerkt werden muss, dass er Perdita, seine Tochter, nicht prügelt. Weil es doch noch Tabuzonen gibt? Weil sie die kleinste Angriffsfläche bildet? Von Anfang an zur Anpassung bereit? Weil sie ein Mädchen ist? Nach dem Spüldienst und dem Abmelden bin ich entlassen. Wenn ich Glück habe. Ohne Dank. Habe ich keines, muss ich nacharbeiten. Ohne Dank. Dann ist endlich Zeit, die Schulaufgaben zu erledigen. Nach Minuten schlafe ich über den Büchern ein. Die ersten Monate mit schmerzhaften Folgen. Vater überrascht mich, erinnert mich mittels Ohrfeigen daran, dass man dem Herrgott nicht den Tag stiehlt. Müde sein ist Sünde. Das ist die Zeit, in der ich anfange, meine Schlaflosigkeit zu trainieren. Eine Art Schlaf, in der ich Vater die Treppen hochschleichen höre, ich noch Sekunden habe, um wieder aufzuwachen und eine dem Herrgott gefällige Haltung einzunehmen. Mir kommt mein Leben abhanden. Nicht mit Abenteuern und Ekstasen der Lebenslust. Nicht mit Eltern, die auf große Fahrt gehen, mir rastlos die Welt zeigen. Nicht mit einem Kinderleben, in dem ein Kind struppig und verrotzt vom Spielplatz nach Hause rennt, zu seiner Neugierde beglückwünscht wird, zu seiner Wildheit. Nein, nein, ich bin Kindersoldat, allerdings unbewaffnet. Erschöpfung, Schuldgefühle, Schlappheiten. Ich werde so schlecht in der Schule, dass ich selbst in Erdkunde einen Fünfer verpasst bekomme. Ich stehe im Epizentrum von Vaters Furor. Rein zufällig. Manfred ist noch nicht zurück. Perdita kommt als Schlachtopfer nicht in Frage. Und Stefan, mein ältester Bruder, ist cleverer als ich. Auch ähnlich unserer Schwester konformistischer. Keine Frage, auch für ihn gibt es Hiebe, Strafarbeiten, Strafpredigten. Aber Stefan, bereits 17 bei Mutters Abgang, Stefan kann taktieren. Er kennt die Spielregeln im Umgang mit Erwachsenen schon besser. Er steuert keinen Konfrontationskurs, kommt dem Alten weniger frontal entgegen. Und er hat eine originelle Idee ersonnen, um sich den Kinderschinder auf Distanz zu halten. Sein Zimmer wird zum Stinkbombenlager. Er weigert sich zu lüften und furzt, lernend, klavierspielend, die Bude voll. Wer die Tür öffnet, weicht erschrocken zurück. Dieser Raum ist nicht penetrierbar. Die Theorie, dass die vehemente Darmtätigkeit mit der Verpflegung im Altmannhaus zu tun hat, liegt nahe. Trotzdem, ich beneide ihn. Stinken und Klavier spielen können. Eigentümlicherweise lässt sich Vater von dieser Geruchskeule beeindrucken. Bleibt draußen, fordert nie Zwangslüftung. Es gibt andere Gründe, warum Stefan unbeschadeter davonkommt. Er ist ein unauffälliger Schüler. Er bekommt keine Verweise, muss nie zum Rektor, zieht nie Jeans an, bevorzugt von früh an grau und zuletzt, da wird er von allen hofiert, ist er ein Ausnahmesportler. 100 Meter in Rekordzeit, Weitsprung über 6 Meter. Dieser Nimbus schützt ihn, auch vor Vater. Ich habe keinen Nimbus. Immerhin schaffe ich es, aus den Fünfern im Winterzeugnis ein paar notdürftige Vierer zu machen. Der Klassenleiter notiert, Andreas sei gerade noch vorgerückt. Andreas werde als blass und hochgewachsen wahrgenommen. Andreas sei geltungsbedürftig, vorlaut und schwer leitbar. Wie bitte? Hier. Andreas ist geltungsbedürftig, vorlaut und schwer leitbar. Schwer leitbar. Gefällt mir. Nichts gelten und trotzdem frech sein, das zeugt von Überlebenswillen. Bei Zeiten entwickle ich die Angewohnheit, alles zu durchsuchen. Ich grusche in jeder Schublade, in jedem Schrank, jede Besenkammer, jede herumliegende Hose. Früher in jede von Mutters Handtaschen, bis ich Vaters Briefmarkensammlung finde. Ausgesucht, feine Liebhaberstücke. Vater hängt schon sehr daran. Andererseits brauche ich Geld. Ich habe vor mir, eine Torwartausrüstung zu kaufen. Gefütterte Hose, Knieschützer, Ellbogenschützer, Handschuhe. Psst! Vater kommt! Aufgehend, abgehend, memoriere ich lateinische Vokabeln. Komm, es gibt Arbeit für dich. Unverschämtheit. Komm, es gibt Arbeit für dich. Unverschämtheit. Wieder keine Bitte. Wie gestern, wie vorgestern, wie alle Tage zuvor. Kontaktaufnahme mit Vigal. 2 Jahre älter als ich. Alleinerziehende Mutter. Rotzig, pampig, Bürgerschreck, Zwischenhändler, Hehler. Immer wenn ich deinen Vater sehe, gehe ich auf die andere Straßenseite. Mit den Briefmarken entdecke ich meine Lust am Stehlen. Ich stehle, um meine Rachegefühle an Franz Xaver Altmann auszuleben. Ich stehle aus Lust, Dinge zu tun. Der materielle Gewinn ist im Grunde nur ein Vorwand, ein feiner Nebeneffekt. Was zählt, ist die Aufregung, der Widerstand, das famose Gefühl, frei zu sein. Immerhin frei genug, Verbote zu überschreiten. Nachts geht es runter ins Esszimmer. Kommode öffnen, Album raus, wieder hoch ins Zimmer, Taschenlampe an. Entnahme von 3 Linien, ersetzen durch normale 10-Pfennig-Briefmarken. Dann wieder runter, zurücklegen, zusperren, auf 10 Spitzen ins Bett. Ich kenne jede Treppe, vom Erdgeschoss bis in den 2. Stock. Jede Stelle. Ich weiß, wo es knarrt. Ich weiß, wo ich lautlos auftreten kann. Mit Vigal wird nach den offiziellen Sammlerpreisen geschaut. Wir geben 20% Rabatt, mehr nicht. Du lieferst, ich verkaufe. Nach 3 Tagen wirst du dein Geld bekommen. Abgezählt liegen die Scheine auf dem Tisch. Bei Vigal begreife ich zum ersten Mal, dass auch Ganoven eine Ehre haben. Er ist der Profi, der Dilettant bin ich. Erster Fehler: teure Marken durch billigste Wertzeichen ersetzen. Ich fliege nur deshalb nicht auf, weil Vater sich nur sporadisch um seine Sammlung kümmert. 2. Fehler. Kaum habe ich die ersten 100 Mark in den Händen, gehe ich einkaufen. Ich führe mich auf wie ein Bauarbeiter, der eine Bank überfallen hat und am übernächsten Tag mit einem Porsche Spider zur Arbeit fährt. Woher hast du das Geld? Vater. Woher hast du das Geld, habe ich dich gefragt. Mutter hat es mir geschickt. Das ist doch eine bodenlose Unverantwortlichkeit. Nach ein paar Wochen sind die Alben geplündert. Die Hälfte der Marken erweisen sich als unverkäuflich, besitzen keinen Wert oder finden keine Interessenten. Wut treibt mich, Gier, auch maßlose Freude. Ich bin der Leibeigene meines Vaters, der mich ausbeutet, beleidigt und züchtigt. Betrete ich einen Laden, die Taschen voller Banknoten, dann bin ich all das nicht. Dann bin ich ein stolzer Mensch, der respektiert wird. Zufällig finde ich auf dem Speicher hinter einem Schrank einen prallen, mit Hanfstricken verschnürten Sack. Staubbedeckt, seit Urzeiten unberührt. Eine Schatztruhe, gefüllt mit nichts anderem als Briefmarken. Ich greife zu, 2x die Woche. Diesmal verkaufen wir pfundweise. Vigal und ich, wir freuen uns über beides, die Scheine und den Idiotismus jener, die für 4-eckige Papierstückchen Bargeld herausrücken. Die Freude währt 7 Wochen. Jedes Pfund Wertzeichen ersetze ich durch ein Pfund wertloses Zeitungspapier. Dann kommt der 3. Fehler. Der eine, den irgendwann alle Amateure begehen. Nachlässigkeit. Mangel an Professionalität. Statt wie immer mit dem Diebesgut sofort das Haus zu verlassen, deponiere ich es 2 Tage lang in der Schublade meines Schreibtisches. Du verkaufst Vaters Briefmarken? Manfred hätte sich eher vier teilen lassen, als mich an unseren Peiniger zu verraten. Nicht so unser Sportsmann. Sein Streberherz will punkten. Andreas! Andreas! Vater zeigt nun sein Können, läuft zu neuer Höchstform auf und zelebriert am Gnadenort Altötting ein jüngstes Gericht. Sein jüngstes Gericht. Kaum hat er die Briefmarken in der Schublade gesehen, rennt er auf den Speicher, sieht den Schaden, rennt hinunter in den ersten Stock, stößt den Schrei eines verwundeten Tieres aus, stürmt zurück in mein Zimmer, wo Detta mich inzwischen bewacht. Ein 57-Jähriger gegen einen 13-Jährigen. Ein Schwergewicht gegen eine Fliege. Aufschlag auf die gepflegte Rückhand auf die linke Seite. Aufschlag, Rückhand, Aufschlag, Rückhand, Aufschlag, Rückhand. Ich schließe die Augen, spüre irgendwann seinen Ring. Klar, der Alte ist ja immer noch verheiratet. Hätte ich die Kraft, ich würde grinsen. Knie nieder. Hose runter. Wer bin ich jetzt? Sein Sohn, der Briefmarkendieb? Sein russischer Kriegsgefangener? Sein Pole? Sein Jude? Sein Zorn auf alles, was er falsch gemacht hat in seinem Leben? Neben ihrem Herrn und Meister steht Detta. Das alte Mädchen gerät immer wieder ins Schwärmen. Andreas, Andreas. Andreas, du bist durch und durch böse. Andreas, Andreas. Andreas, Andreas. Andreas, du bist böse. Andreas. Du bist böse. Böse, böse, böse. Andreas, Andreas. Für das biedere Frauenzimmer ist Franz Xaver Altmann ein Held. Wäre sie 20 Jahre früher geboren, sie hätte als KZ-Wächterin getaugt. So begeistert schaut sie auf das Leid anderer, so einverstanden. Wie lange geht das schon? Aber an wen hast du die Marken verkauft? Ich. Wie viel Geld hast du bekommen? Ich. Warst du allein oder hat dir jemand beim Stehlen geholfen? Nein. Was ist mit deiner Mutter? Wusste sie Bescheid? Nein. Wo ist das restliche Geld? Weißt du eigentlich, welchen Schmerz du deinem Vater, abgesehen vom materiellen Schaden, zugefügt hast? Der Alte rast, lässt mich kaum zu Wort kommen. Wie gut. Denken tut weh. Mein dicker Mund ist nicht in der Lage, schnell und fehlerlos zu antworten. Du bist zu blöde, einen korrekten deutschen Satz zu bilden. Vater, leider, bedauerlicherweise, erinnere ich mich an gar nichts, außer daran, dass ich allein war. Mutter hat mit all dem nichts zu tun, wirklich. Andreas, ich schäme mich für dich. Mir fällt auf, dass auf den linierten Zeilen meiner Notizen viel öfter von Gewalt die Rede ist als von Angstlosigkeit. Ich spüre instinktiv, dass Sprache schreiben, das am Leben sein, auf geheimnisvolle Weise entlastet. Mutter schreibt, verspricht Rettung und Sicherheit. Sie lügt. Ich glaube ihr jedes Wort. Die folgenden zwei Monate meldest du dich täglich um 16 Uhr im Büro. Verschärfter Arbeitsdienst. Und so sehen die nächsten 60 Tage aus. Wasser nachfüllen in Kugeln, in denen sich die jungfräuliche Madonna befindet. Dann Meldung machen, dann im Marschschritt in den Garten. Hier entlang jäten. Unkraut zum Kompost bringen. Obere Hälfte abtragen. Neu aufschichten. Meldung machen. Meldung machen. Auftrag erledigt. Auftrag nicht erledigt. Nochmals wählen. Was? Bretter in der Remise neu ordnen. Meldung machen. Meldung machen. Auskehren. Meldung machen. Jawohl. Geschäftsfahrrad putzen. Meldung machen. Postwagen neu streichen. Meldung machen. Wir haben Gerätschaften wie aus dem Mittelalter. Zu Fuß ziehe ich den Leiterwagen zum Holzplatz. Lade Brennholz auf. Ziehe Wagen und Ladung den Kilometer wieder zurück. Schichte 2 Zentner Holz im Heizungskeller auf. Meldung machen. Den anderen Keller entrümpeln. Meldung machen. Das Auto waschen, trocknen, eincremen, polieren. Das Dach der Garage reparieren. Eine Eternitplatte auf dem Dach des Geschäftsanbaus ersetzen, da brüchig. 12 Dutzend beigefarbene Plastikbehälter, 3x5 cm öffnen, erdbeerrote Schaumstoffstückchen einlegen, Deckel wieder drauf. Pakete zur Post bringen, per Rad und Anhänger. Der Devotionalientrödel geht in alle deutschsprachigen Länder. Die großen Lieferungen zum Bahnhof, Güterabteilung. Anstellen, Karte ausfüllen, aufgeben, zurückfahren. Zurück ins Büro, ran an die Kopiermaschine. Ein erstaunlicher Name für eine Handwalze mit Griff. Du, Andreas, bist ein Versager. Du, Vater, bist der Mensch, den ich hasse. Lassen wir die Briefmarkengeschichte. Als Sechst- oder Siebtletzter beende ich das Schuljahr mit einem Fünfer und drei absturzgefährdeten Vierern. Zwei Jahre später wird ein Lehrer in den besonderen Beurteilungsbogen schreiben: Andreas ist ein guter Kamerad. Dieser seltsam schöne Satz gefällt mir. 30 Jahre später werde ich bei Henry Miller lesen: Friendship is something beyond love. Dieser Satz klingt noch schöner. Meine Neugierde bleibt ungebrochen. Mein Lieblingsobjekt wird der Schreibtisch meines Vaters. Wochenlang nur dröge Geschäftskorrespondenz. Der Rosenkranzkönig schreibt seinen Untertanen. Dann das. Sehr geehrter Herr Direktor Reitmeier. Sehr geehrter Herr Direktor Reitmeier. Ausrufezeichen. In Sorge wende ich mich an Sie. Punkt. Mein schwer erziehbarer Sohn Andreas bereitet seinen nächsten 4, Punkt. Seine Noten lassen rapide nach. Komma. Er ist ungehorsam und unzugänglich für meinen Einfluss. Punkt. Seine Mutter, Komma. Die das Haus verlassen hat und sich in therapeutischer Behandlung befindet, Komma. Scheint mir für sein Verhalten zum großen Teil verantwortlich. Punkt. Ich bitte Sie, Komma. Sich seiner anzunehmen und ihn in Ihre Kindertherapiegruppe aufzunehmen. Punkt. Hochachtungsvoll. Komma, Riesenschnörkel. Franz Xaver Altmann. Typisch. Er ist mal wieder nicht verantwortlich. Und Mutter hat das Haus verlassen. So, so. Ansonsten bin ich mit dem Brief einverstanden. Wir wachsen im erzkatholischen Altötting, dem sogenannten Gnadenort, wo es verdammt oft nach Weihrauch... Entgegen aller Vorhersagen lässt sich selbst der ehrbarste Bürger, der Kirchengänger, der praktizierende Katholik, der regelmäßige Steuerzahler, der Kunstverständige, der Theaterbesucher, der Abonnent überregionaler Zeitungen, der Studierte, der Promovierte, der Publizierte, der Gefragte, der Meinungsmacher, der Wächter kultureller Werte, der Vater, der Ehemann, der gute Sohn und Schwiegersohn, der schwer zu provozierende, der ausgeglichene, der in sich ruhende, der erfolgreiche, der gemachte Mann, der hilfsbereite, zu allen freundliche, der überzeugte, der beständige, ohne weiteres verlocken. Nicht mehr muss man tun, als ihn im Kreis seiner Applausklatscher aufzusuchen. Ich kann das nur als geradezu mittelalterliche Karikatur erleben, was der Herr Altmann unglückseligerweise aus seiner Kindheit berichtet. Meine war völlig anders. Viel besser, aber oder was? Ich habe eine im Glauben wirklich geborgene Kindheit erlebt. So erstaunlich das klingen mag. Es gab Gut und Böse, es gab den Schutzengel, es gab den lieben Gott, der alles sieht. Ich war geborgen in dieser katholischen Kindheit und habe nichts von diesen schlimmen Erlebnissen keine gehabt. Keine Angstmacherei, keine überhaupt Drohung. Nicht die Bohne. Natürlich gab es auch bei uns, ich hatte auch, wollte auch nicht in die Hölle kommen, aber mir war klar, dass ich da für Kaugummi-Klauen nicht in die Hölle geschickt werde. Ich piss mir in die Hose vor Lachen. Als den Gedanken an eine jenseitige Gerechtigkeit eigentlich ganz erholsam war. Und deshalb möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam, möchte mir mal anschauen, was wir noch nicht gehört haben über Andreas Altmanns Leben. Mein Name ist Andreas Altmann. Ich bin geboren am 3. Oktober 1949 in Altötting. Altötting, das fröhliche Städtchen, bekannt für seine Einkaufsmöglichkeiten, Bus- und Bahnverbindungen, Wallfahrtsort. Lebt vor allem von Erinnerungshandel und Ablass. Kreisstadt zwischen München und Wien, Postkartenidyll, Provinznest, Gnadenort. Vater, Franz Xaver Altmann, alteingesessener Devotionalienhändler. Vermögend, intelligent, korrupt, korrumpiert, deutsch-national, patriotisch, verbittert, feige und opportun. Vater, Devotionalienhändler, königlicher Kommerzienrat, Ehrenbürger Altöttings. Mutter, Vater, Hotelier, Hotel Post, offiziell Hotel zur Post, erstes Haus am Platz. Mutter, Bruder, Emanuel, cool, großzügig, elegant, anziehend weltgewandt, jederzeit hilfsbereit, diskret. Mutter, Elisabeth Altmann, 15 Jahre jünger als Franz Xaver Altmann. Absolventin der Höheren Töchterschule, Sprachstudium in Hamburg. Keinerlei politisches Interesse. Stefan, ältester Bruder. Manfred, Bruder, Kaufmann, Kraftfahrzeugmechaniker, enges Verhältnis. Perdita, Schwester. Berufliche Tätigkeit, Schreiben. Ich suche nach einem Vater, einem anderen. Suche nebenbei, als Spiel, immer wieder. Irgendwann, viele Jahre später, stehe ich vor dem Grab von John Boyle O'Reilly, einem irischen Poeten und Revolutionär. Als Inschrift ist zu lesen: He is one whom children would choose for a friend, women for their lover, and man for their hero. Ihn würden Kinder als Freund wählen, Frauen als ihren Liebhaber und Männer als ihren Helden. Es regnet auf das irische Grab und ich heule. So schön sind diese Sätze. In Briefen schlage ich Mutter vor, unsere Zustände beim Vormundschaftsgericht anzuzeigen. Andreas, das geht nicht. Eine Konfrontation mit ihm würde ich nicht bestehen. Doch. Nein. Ich würde die Nerven verlieren. Nein. Er hatte mich angerufen. Er ruft mich an, um mich zu beschimpfen. Er schimpft auf euch. Er muss sich in regelmäßigen Abständen überzeugen, dass es einen Sündenbock gibt. Ich höre seine Stimme. Gleich mache ich mir in die Hose. Stehenden Fußes, direkt neben dem Apparat. Niemand in Altötting würde uns glauben. Dein Vater ist eine Respektsperson. Ich bin eine davongelaufene Ehefrau, dazu in Therapie, dazu nervenkrank. Mutter. Wer würde einer solchen Person 4 Kinder anvertrauen? Fragezeichen. Ohne Beruf, ohne Geld, ohne Zukunft. Mutter, lieb sein ist die falsche Bewaffnung in Kriegszeiten. Der Niedergang Dettas hört nicht auf. Sie, das einfache Menschenkind, sie, den Kopf voller Zukunftsflausen Richtung Altöttinger Ehefrau, sie, die nichts ausließ, um ihre Gegnerin zu vertreiben, sie fängt endlich an zu begreifen, dass jeder, der sich in der Nähe von Franz Xaver Altmann aufhält, als Verlierer enden muss. Die Schonzeit ist vorbei, der Traum zu Ende, die Hochzeit außer Frage. Mutters Schluchzen hatte mich gerührt. Dettas Schmerz bleibt mir fremd. Sie erntet nur, was sie verdient. Als Schlange, die uns bei Vater denunzierte, die keine Gelegenheit ausließ, sich bei ihm gute Noten abzuholen. Die jeden Fehltritt, wenn es denn einer war, jedes zu spät kommen, jede pampige Antwort kolportierte. Und wie sie neben ihrem Herrn und Meister Stellung bezieht, wenn dieser uns züchtigt und nie, nie den Züchtiger um Erbarmen für uns bittet. Ein Kind demütigen, das ist Dettas Geschäft. Ob Vater sie noch anfasst? Obwohl sie beharrlich Kummerspeck ansetzt? Das erste Mal höre ich das Wort Ficken von einem Freund, einem Arztsohn, der mich aufklärt. 2 intensiv abgegriffene Pornobilder als letzter Beweis. Weil ich seiner Beschreibung des Geschlechtsaktes zuerst nicht glauben will. Was ich da auf dem Foto sehe, erscheint grausig und ungeheuerlich. Unwiderlegbar. So entstehen Menschen. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass Mutter von Vater auf gleiche Weise gefickt worden ist. Natürlich gibt es keine Aufklärung bei uns. Sexualität ist nicht. Der Katholizismus sorgt dafür. Die Frau als Ausgeburt der Verkommenheit, Sex als das Verkommenste, entfacht vom Weib. Kommt es zu geschlechtlichen Handlungen, dann ruppig. Hinter 5 Türen und in Windeseile. Wenn man die Geilheit schon nicht abschaffen kann, dann entledigt man sich ihrer als Quick Business. Ein Teufelskreis, den nur der Teufel erfunden haben kann. In Altötting fange ich an, mit einem Moralbohrer Löcher in Kabinenwände zu bohren. Klappt es? Nein. Was ist? Vielleicht sind die Löcher zu klein. Vielleicht sind sie falsch platziert. Was ist denn nun? Meine Neugierde ist schamlos. Ob ich will oder nicht, das Gift der sündigen Scham ist längst in mir abgespeichert. In dir doch auch. Hast du keine Hemmung mehr? Was ist mit der Angst, nicht mehr gottgefällig zu sein? Meine Neugierde ist schamlos. Sie hält das Hässliche aus. Samstagvormittag, Waschtag der Familie. Ich unter der Badezimmercouch. Sehe ich was? Nichts. Vater im Schlafzimmer. Detta. Perdita. Wieder nichts. Warum? Wofür? Thrill, die Überwindung ist das Entscheidende, das Aushalten der Angst. Wochenlang rede ich auf Manfred ein. Mein Anliegen klingt befremdlich, aber so ist es. Ich möchte, dass wir gemeinsam ins Bett gehen und uns nackt ausziehen. Ohne Flüstern, ohne Beruhigen. Mein Körper ist ein Fehler. Nichts an ihm ist, wie es sein soll. Die Winterferien kommen. Das heißt, antreten zur Inventur. Weihwasserkessel, meine ersten Gebete, Haussegen, Wallfahrerzeichen, Mini-Fotoapparate, Schutzengel, Krippen aus Holz, Krippenesel, Krippenschafe, Krippenochsen, Verseegarnituren, Kreuze ohne Gekreuzigtem, Kreuze mit Gekreuzigtem, dazu zentnerweise Rosenkränze. Manfred, meine Hände zittern. Ist es wegen der Kälte? Aus Hass? Oder wegen des Gefühls der Sinnlosigkeit? Draußen strahlt die Wintersonne. Auf dem Eisplatz könnte ich Schlittschuh laufen, die hübsche Sabine sehen. Vielleicht sogar mit ihr sprechen oder Schlitten fahren oder heimlich eine Zigarette rauchen. Mit einem anderen Vater in einem warmen Wohnzimmer sitzen. 100 Fragen stellen dürfen und 100 Antworten bekommen. Kein Morgen, an dem ich nicht bereue, hier leben zu müssen. Aber Manfred ist da. Er ist mein großer Bruder. Er ist der eine, der treu bleibt, der nicht zermürbt wird von den Umständen. Ich mache die Erfahrung, dass das Leid eines anderen das eigene Leid verdoppeln kann. Warum? Weil die Herabwürdigung des anderen, den man liebt, einen selbst herabwürdigt. An meinem Status als Versager ist im Übrigen nicht zu rütteln. Zwischenzeugnis, 3 Fünfer. Vorrücken diesmal nicht wie üblich gefährdet, sondern sehr gefährdet. Ein mangelhaft sogar in Deutsch. Lautes Vorlesen meines Aufsatzes vor der Klasse als abschreckendes Beispiel. Gelächter. Im besonderen Beurteilungsbogen ist ein Satz nachzulesen, den man je nach Gemütslage als ungeheuerlich oder ungeheuer witzig verstehen kann. Andreas müsste zu Hause zu strenger und regelmäßiger Arbeit angehalten werden. Wie spät ist es? 12.30 Uhr. Zeit für das Tischgebet. Stehend vor dem Kruzifix in der Ecke. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hinsetzen. Hinsetzen. Hinsetzen. Wie viel Zeit ist durch? Ein paar Minuten. Mäkelt er schon wieder an Detters Essen? Da hat der Alte richtig Freude dran, an Detters Essen rumzumäkeln. Wie er auch an Mutters Essen immer rummäkeln musste. Ich weiß nicht, was du hast, Vater. Aber mir schmeckt's ausgezeichnet. Du wagst es, mir zu widersprechen. Du wagst es, mir zu widersprechen, Manfred? Du wagst es, mir zu widersprechen? Vaters Fäuste erwischen mich oft, aber nicht so, wie sie Manfred an diesem Sonntag ramponieren. Das Erkennen des Wahnsinns. Das doch ganz gut schmeckende Essen, direkt ausgespuckt in Vaters Gesicht. Wohl todesmutig, in Todesangst, den Rest des Tellers über den Kopf des Rosenkranzkönigs verschüttet. Visage und Sonntagsanzug voll mit Fleischresten, Gemüse und Soße. Manfred ab, Vater ab, Manfred Treppe runter, Vater Treppe runter. Ich hinterher. Nicht zu früh, wie sich zeigt. Auf den Kopf, ins Gesicht, auf den Leib. Jetzt ist er wieder die SS-Maschine, die Lanzermaschine, der seine Söhne mit 2 Russenschweinen oder 2 Polackenschweinen oder Judenschweinen verwechselt. Schreie, nur noch Schreie. Großer Gott, wir loben dich. Halleluja. Herr, wir preisen deine Stärke. Halleluja. Lasst uns daran denken, dass wir als arme Sünder vor den heiligen Gott hintreten, den wir wieder und wieder enttäuscht und beleidigt Halleluja, haben. Halleluja, Halleluja. O du hochheilig Kreuze, daran mein Herr gehangen in Schmerz und Todesbangen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sommeranfang in Altötting ist wie ein Eisenbahnunglück. Man kann es nicht wirklich beschreiben, man muss es erlebt haben. Erreichen der Neuankömmlinge am Kapellplatz. Hier, ambulanter Bild-Zeitungsverkauf. Auf zur Gnadenkapelle. Ich kann wieder laufen. Ich kann wieder laufen. Ein schlechtes Gewissen kann unmöglich genügen. Energische Buße wird verlangt. Die Gnadenmutter hat mir geholfen. Der Ort verkommt zur Freakshow. Geschlagen von der Hitze, der Last ihrer Laster, brechen Uralte auf ihrem Kreuzweg zusammen. Bleiben platt liegen. Frage, was kann da helfen? Antwort, Weihrauchpäckchen. Arabisch hell, arabisch dunkel oder Paradies. Bruder Konrad Bildchen, heilige Vaterkerzen, echte Altöttinger Wetterkerzen, Gnadenaltarkerzen, Mutter Gottes Lebkuchenherzen, Schutzengelanhänger. Alles heilig gesprochen von der Jungfrau oder einem Papst oder dem nächstbesten Ladenbesitzer. Vater, was machst du da? Manfred, was macht der Alte da? Monatelange Recherchen. Hier. Stapelweise aufgeschichtet. Vorteile und Schattenseiten für jedes Modell. Rabatte? Super Rabatte. Der Alte kauft einen Fernseher. Nein. Doch. Die große Welt bei uns zu Hause. Olympische Spiele, Auslandsberichte, Bundesliga, Bonanza, Sportstudio. Was bin ich? Dr. Kimball auf der Flucht? Globetrotter? Globetrotter ist gleich Wagnis. Ferne. Intensität, Witz, Nonchalance, Freundschaft, Eros, Verrücktheiten, Coolness. Das ganze reiche Leben, das einem zufliegt, wenn man Talent hat und Glück und die Zeit gekommen ist. Der Andreas ist ein Eroberer. Ein Eroberer nicht nur von Ländern oder Städten oder Orten, sondern auch von Frauen. Er hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Er hat eine unheimliche Präsenz. Schon sein Aussehen, also ich meine, seine große Statur und seine laute Stimme und seine Selbstsicherheit, die er an den Tag legt. Manchmal glaube ich, bei Vater Anzeichen von Schwäche zu erkennen. Manfreds und meine Ausbrüche. Das Verlassen des Vaterhauses über die Dachluke. Fressen wie siebenköpfige Raupen in der Klosterquelle. Seite 130 bis 131. Kapitel 114. 115. Kapitel 116. Mein Durchfallen in der 8. Klasse. Vaters Schläge, mein Bestehen. Kapitel 120. Mein Kindheitswunsch. Mein Kindheitstraum. Meine Vaterfluchten. Kapitel 123. Weihnachten. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Du, Andreas, bist böse. Du bist vom Satan besessen, Andreas. Du, Vater, bist der Mensch, den ich hasse. Du bist böse. Du bist besessen. Geschenke? Für mich? Ein paar Schuhe, ein Karl-May-Band, 10 Mark in Bar und Kleidung. Diesmal Stefans Abitur-Outfit. Wie üblich angestückelt, gestreckt, enger gemacht und dampfgebügelt. Ich will gerecht bleiben. Das Esszimmer ist festlich geschmückt. Der Baum glitzert. Die Geschenke sind hübsch verpackt. Vater hat sich Mühe gemacht. Ohne Zweifel. Und früher oder später kommt das, was Manfred und ich das 23-Uhr-Desaster nennen. Ein Skorpion kommt an ein Flussufer und bittet eine Schildkröte, ihn überzusetzen. Nie und nimmer, sagt die Schildkröte, denn mittendrin stichst du mich und ich muss sterben. Der schlaue Skorpion antwortet, aber ich bin doch nicht blöd, da würde ich doch selbst untergehen. Das leuchtet der Schildkröte ein und so ist sie einverstanden. Und mitten im Fluss sticht der Skorpion sie in den Hals. Warum tust du das? Fragt röchelnd die Hilfsbereite. Weil ich nicht anders kann. Weil ich der Skorpion bin, sagt der Skorpion. In Vaters Nähe gelingt mir nichts. Vielleicht hat seine Wut mit der Mittelmäßigkeit seiner Söhne zu tun. Mit meiner Mittelmäßigkeit. Vielleicht bin ich so mittelmäßig, weil er alles überragt, jeden überschattet. An Tagen überwältigt mich die Angst, dass ich bereits auf lebenslanger Versager programmiert bin. Ich bin knapp 16 Jahre alt und spüre Existenzangst, die Angst, mein Leben zu verpfuschen. Einmal habe ich genug Geld gespart, um mir eine gebrauchte Gitarre kaufen zu können. Vater fängt zu spielen an, fingert gekonnt am Hals entlang, schlägt ein Notenheft auf, spielt vom Blatt. Eine Kunstfertigkeit, die er 50 Jahre zuvor gelernt hatte. Nach 3 Monaten bringe ich die Klampfe zurück. Dazwischen lagen Auftritte meiner Unbegabung, meiner mangelnden Musikalität, meines Daseins als Versager. Ein Schlagzeug wird besorgt. 10 Jahre alt und verbeult. Ich kann nicht einmal rhythmisch schlagen. Ich passe nicht. Ich tue dem Blech nicht gut. Es klingt immer nur blechern. Ein Rennrad wird besorgt. Ein ausrangiertes Modell, das noch funktioniert. Rudi Altig, Jacques Anquetil, Rick van Looy. Ich kaufe ein Buch über die Tour de France und deliriere schon Richtung Champs-Élysées, wo ich mir unter dem Überschwang der Pariser Bevölkerung das gelbe Trikot des Siegers überstreife. Ich lerne Richard kennen, einen Maurer. Der 25-Jährige fährt noch in der C-Klasse, der untersten Amateurklasse. Auch kein Ass, aber ein herzensguter Mensch. Nach dem erstens Abspüldienst und nach dem zweitens Bürodienst und vor dem drittens Schlüsseldienst darf ich mit ihm trainieren. Raus auf die Straße, einer hinter dem anderen 40, 50 Kilometer radeln. Richard findet an all meinen Defiziten etwas Positives. Korrigiert Haltung, Tritt, Atem. Mir fällt auf, dass er geradezu demütig mit mir umgeht. Richard, warum tust du das? Ja, weil du der Sohn von Franz Xaver Altmann bist, dem Rosenkranzhändler. Das wird mein letzter Fehlschlag sein, vorläufig. Und ich frage mich, wie viele man ertragen kann, bevor man aufgibt, sich selber aufgibt. Mutter rettet mich vor der Campingreise mit Vater, lädt mich zu 2 Wochen gemeinsamen Sommerferien an den Wallersee nähe Salzburg ein. Der schöne See, die schönen Österreicherinnen mit ihren grandiosen Brüsten. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. 1/3 meiner Tage und Nächte verbringe ich in Begleitung einer Erektion. Mutter, was ist das, ein Orgasmus? Ach, welche Art Glück kann er über die Liebenden bringen? Welchen Rausch? Was kannst du mir von dieser Verzückung, von diesem besoffenen Taumel erzählen? In den letzten 5 Jahren war ich mit 3 Männern im Bett gewesen. Warum? Weil ich es wissen wollte. Wie war es? Wenn sie auch nicht so krude waren wie dein Vater, so waren sie doch hastig und eher unbekümmert um die Frau in ihren Armen. Verschwitzte Eindringlinge, die vorschnell ins Ziel schossen. Was? Weißt du, Andreas, ich bin nie geil. Mein Körper fiebert nicht, kein Beben. Kein heftiges Entrücken kommt über mich. Ach. Ich und Eros und wildes Verlangen. Nein, das passt nicht zusammen. Ein fröhlicher Fick, eine ausgelassene Freude und Seufzen, Männerschweiß. All das ist mir unbekannt. Wie sieht's mit Selbstbefriedigung aus? Nein, ich mache es nicht. Ich kann es nicht. Das Reich Gottes wird eine sexlose Veranstaltung sein. Ohne drängende Schwänze. Ohne ein einziges Geschlechtsorgan. Der Himmel wird blau sein. Blau und fleckenlos. Neben unserem Picknickkorb liegt ein Buch, Mutters Buch. Es trägt den Titel Der Weg zu Gott. Kapitel 132. Buße und Wiedergutmachung. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das Übliche halt. Der weltbekannte Sums, Trostspender, Trostlosigkeit. Mutters Weg zu Gott erinnert mich an meinen letzten Namenstag, an dem mir Detta, getrieben von bauernschlauer Hinterlist, das Jahr der Heiligen geschenkt hatte. Sie wusste natürlich, was ich vom Panoptikum katholischer Himmelsfahrer und Himmelsfahrerin hielt. In der Geschichte vom heiligen Andreas lese ich, dass sein Widerstand gegen den heidnischen Statthalter, der ihn an das Andreaskreuz fesseln, dann nageln ließ, hinreißend gewesen sei. Er habe gar nicht mehr von seinem Kreuz heruntergewollt, auch dann nicht, als das von ihm missionierte Volk ihn zu retten versuchte. Die Marter wird mich dem Herrn nur noch angenehmer machen. So wurde mein Namensvetter Märtyrer. Laut griechischem Wortstamm Zeuge, wie wahr, von einem nicht mehr auslotbaren Idiotismus. So verstehe ich das. Das ist die eigentliche Todsünde. Einer Chimäre verfallen, sich im Todesrausch den Titel Heiliger verdienen. Kapitel 134. Meine Versuche, den Alten loszuwerden. 2 Taschenbücher habe ich besorgt. Natürlich heimlich. ABC des Jugendrechts und Mein Recht in der Familie. Geschrieben steht, dass Eltern ihr Kind nicht zur Arbeit missbrauchen dürfen, dass in solchen Fällen, in Fällen, in denen Eltern ihre Kinder zur Arbeit missbrauchen, eingegriffen, Gefahr für das körperliche, geistige und sittliche Wohl des Kindes verhindert werden müsse. Zum Schreien komisch. Gerichtsstand Altötting, der missratene Sohn tritt gegen den wohlangesehenen Kirchentenor an. 3. Buch. Der Goldmann-Ratgeber Eheschließung, Ehe, Ehescheidung. Mutter, bitte lass dich scheiden. Das geht nicht. Doch. Nein. Why not? Eine Gegenüberstellung mit meinem Mann würde ich nicht durchstehen. Eine Gegenüberstellung mit diesem Mann würdest du nicht durchstehen? Nein. Ein letzter Versuch. Rattengift, geruchslos, geschmacksneutral. Dazu etwas Thallium, das bleibende Schäden wie Lähmungen hervorruft, für den Fall, dass der Vergiftete überlebt. Wo bleibt dein Schock, Mutter? Wo bleibt dein, um Gottes Willen? Wo bleibt dein, bist du wahnsinnig? Dein, ich flehe dich an. Rechne doch mal nach. In 5 Jahren bist du 21, also volljährig. Somit unabhängig und frei. Wäre das keine Alternative zum Dösen im Zuchthaus? Kapitel 135. Mein nächster Irrtum. Langhantel, Kurzhantel, Expander, Drückerbank. Kapitel 134. Rätselhafte Welt. Im Bodybuilding-Magazin wird ein Junge vorgestellt, ungefähr so alt und so schmal wie ich. Henna F. aus Stuttgart. Ein Foto, das ihn zu Beginn seines Trainings zeigt und eines nach genau 180 Tagen. Dieselbe Trainingszeit. Warum sieht der Schwächling wie ein Mr. German Junior aus und ich wie ein Skeletti aus Afrika? Ist der Schreiner ein Muskelwunder? Kapitel 137. Die Zustände ändern sich, oder fast. Vom 2. Stock darf ich ins Erdgeschoss ziehen, in den Sicherheitsbunker, den Mutter sich in ihren letzten Wochen hat bauen lassen. Eine extra starke gepolsterte Tür. Das Fenster direkt zur Straße. Die Ausstellung als Vorraum und Pufferzone. Das heißt, mehr Schutz, mehr Freiheit. Seine Überlegung erfolgt in die genau entgegengesetzte Richtung. Du, Andreas, wirst vom Büro aus schneller erreichbar sein. Stichwort Arbeitsdienst. Stichwort Überwachung. Das Zimmer muss Tag und Nacht kontrollierbar sein. Stichwort ungehinderte Beaufsichtigung. Manfred sagt, er habe den Alten beobachten können, wie er sich angeschlichen, gelauscht habe. Moderne Musik, auch wenn sie ganz ohne Neger auskommt, ist Negermusik, also unzuträglich dem eigenen Nachwuchs. Aufgrund des Tipps meines Bruders befestige ich eine Angelschnur am Griff der Ausstellungstür, verlege sie entlang der Bodenleiste, bohre ein winziges Loch durch meinen Türrahmen, verbinde das Ende des fast unsichtbaren Kabels mit einem Glöckchen, versteckt unter dem Schreibtisch. Das plötzliche Summen einer Fliege. Das unerwartete Klopfen eines Schulkameraden am Fenster. Nächtliche Stimmen vom Trottoir. Ich fange an, unter dem Feuerwehrsyndrom zu leiden, dem Gefühl, 24 Stunden am Tag auf der Kiviv sein zu müssen. 2 passiert es, dass ich in heilloser Panik aus dem Fenster auf die Neuöttinger Straße springe, weil ich nicht mehr die Nerven habe, dem bereits auf die Tür dreschenden Richter meiner Untaten entgegenzutreten. Vergeltung. Lüge. Exemplarisch. Versager. Rillenschlange. Sohn einer kranken Mutter. Notorischer Lügner. Versager. Schlechtes Gewissen. Schlechte Noten. Schlechter Schüler. Spüldienst. Arbeitsdienst. Verschärfter Arbeitsdienst. Schlüsseldienst. Sofortiger verschärfter Arbeitsdienst. Versager. Paketdienst. Drakonisch. Dumm. talentlos. Eine Enttäuschung. Tückisch. Raufbold. Bahnhofspaketdienst. Bohnenstange. Von Satan besessen. Böse. Mutwillig böse. Unteroffizier vom Dienst. Versager. Antreten. Meldung machen. Klapprig. Schnittlich. Rachitische Hühnerbrust. Verklemmt. Widerspenstig. Hoffnungslos. Ekstase. Versager. Das waren in etwa die Hauptwörter meines bisherigen Lebens. Ein anstrengender Circulus Viciosus. Ich werde keine weiteren Kampfszenen beschreiben. Nicht, dass sie nicht stattfanden, im Gegenteil. Ich kann nur mutmaßen, warum. Vielleicht spürt Vater, dass seine Zeit als allherrschendes Schlägerkommando dem Ende zugeht. Unser Widerstand, Manfreds und meiner, wird renitenter. Detter hat sich, trotz aller Schindereien uns gegenüber, längst in die Reihe der Erniedrigten einordnen müssen. Franz Xaver Altmann wird nicht mehr auf frischer Tat ertappt. Er ist nur noch als Wiederholungstäter unterwegs. Kapitel 142. Beginn der Vaterdämmerung. Kapitel 143. 144. Kapitel 145. Dazu hätte ich etwas zu sagen. Ja, bitte? Manfred ist jetzt am Ende des dritten Lehrjahres und bekommt als 19-Jähriger sage und schreibe 128 Mark plus Fausthiebe plus Blutergüsse und Niederschläge. Die Aufforderung zur Musterung kommt wie gerufen. Genauer, der Verweis, der Wehrdienst könne vermieden werden, wenn man zum Bundesgrenzschutz ginge. Kaserne und Kasernenhofton kennen wir ja schon. Zudem kann Manfred beim BGS einen neuen Beruf erlernen. Automechaniker. Autos frisieren. Klingt doch sinnlicher als Rosenkranzgeselle. Und noch sinnlicher als die Aussicht, eines Tages den devotionalen Schnickschnack zu übernehmen und als Rosenkranzkönig Nummer 4 den Rest seiner Tage in Altötting abzusitzen. Kapitel 146, 147, 148. Gymnasium Burghausen. Die Mehrheit meiner Klassenkameraden besteht aus katholischen Seminaristen. Streber mit guten bis sehr guten Noten. Geduckte Ja-Sager, tapfere Verleugner ihrer Gefühle, sprich rastlos heimliche Onanisten. Lauterartige Jungs, von denen man keinen dabei überrascht, wie er sich gegen eine Schikane wehrt, gegen die zynischen Sticheleien und giftigen Nebensätze, über die Lehrer so reichlich verfügen. Hier noch einige vertiefende Bemerkungen. Dass sich Rudolf Gebauer, Präfekt am bischöflichen Knabenseminar, an Knaben vergriffen hatte, soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden. Sein Credo, es liegt schriftlich vor, heißt »Dienen und helfen«. Dass der priesterliche Unhold später zum bischöflich-geistlichen Rat aufstieg, ist sicher eine Zeile wert. Und dass Gebauers Chef, Alois Doppelberger, einst Sympathisant, später Haider-Sympathisant ohne Haider, gerne auf Faschingsfesten eine Wehrmachtsuniform mit Schützenschnur und Offiziersdeutsch spazieren trug, verdient ebenfalls Erwähnung. Damals in den 60er Jahren herrschte das Gesetz der Omerta. Das Treiben der beflissensten Moralprediger im Land war keiner Kontrolle unterworfen. Die Entzauberung der Gottesmänner sollte erst ein knappes halbes Jahrhundert später einsetzen. Josef. Kapitel 150. Ein junger Kerl, älter als ich, blendend aussehend, von Kopf bis Fuß ein Vorbild. Er war schon einmal durchgefallen und als Skandal des schweinischen Gedichts an der Schule bekannt geworden. Dichtes schwarzes Haar, wie bei Elvis Presley, schwungvoll zur Schwalbenschwanzfrisur gekämmt. Symmetrisch geschnittenes Gesicht, dezent bronzefarbene Haut, breite Schultern, männliche Handgelenke, athletische Beine in moderner Jeans. Uneinholbar und von bestechender Leichtigkeit. Sein Lächeln mit Schlagersängerzähnen. Ein Luftikus, ein musikalischer Mensch, der zu allem begabt scheint. Das ist Tanja. Zeig nochmal. Hm? Nochmal. Wir machen Liebe. Wir schlafen miteinander. Wir bumsen. Weißt du, was eine 69 ist? Klar, eine Zahl, was sonst? Ah, Tanja nimmt meinen Schwanz in den Mund. Josef, sie bieten einen Tanzkurs an. Was soll ich tun? So fasst du sie an. So legst du deinen Arm um ihre Hüfte. So gleitest du über das Parkett. Links vor, rechts vor, wiege Schritt. Kapitel 152. Erstes Onanieren. Lachend, weinend. Alles zusammen. 153, 154. Fahrt mit Manfred nach Salzburg ins Freudenhaus. War leider geschlossen. Das V-Zeichen bleibt mir. Nur steht es bei mir nicht für Victory, sondern für Versager. Ein Bekannter schlägt vor, eine Band zu gründen, mit mir als Bandleader. Wie kommt er dazu? Jemand muss ihm erzählt haben, dass ich 14 oder 15 Akkorde beherrsche. Bassgitarre, Schlagzeug, Hammond-Orgel. Wir nennen uns The Aim, das Ziel. 9 Wochen üben wir. Heimlich. Ich doppelt heimlich, weil wir Negermusik spielen, was Vater nicht wissen darf. Aufbruch in Richtung Untergang. Tanztee in Neuötting. Jemand stellt uns als hoffnungsvoll und vielversprechend vor, fordert die Gäste auf, uns mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen. Wir wollen beginnen mit Michelle von den Beatles. Hast du es bald mal? Ja doch, vielleicht. Ich hab den Text vergessen. Wie geht die erste Zeile? Sie geht la la la la. La, la, la. Das ist doch eine ganz interessante Erfahrung. Hm? Andreas. Weder Pfiffe noch Verachtung. Andreas. Es muss ja auch nicht gleich was werden mit der Tour, meine ich. Und mit den Groupies. Andreas, ich habe hier einen Ratenvertrag mit meinem Namen drunter. 5000 D-Mark in den Miesen. Vater, das ist alles überhaupt kein Problem. Elektrogitarren, Verstärker, Mikrofone, Stative, Becken, Drums, Boxen, ein Keyboard. Ja, nein. Andreas, du bist ein Urkundenfälscher. Ich nehme mir vor, jeden Schmerz, der auf meiner Haut oder in meinem Herz brennt, bewusst wahrzunehmen. Irgendwann werde ich mich an diesem Mann rächen. Irgendwann werde ich ihm die Wundmale heimzahlen, die er auf mir hinterlassen hat. Kapitel 157. Etwas Revolutionäres passiert. Es ist etwas schwer zu erklären. Eine Psychotherapeutin, erfolgreich, schlau, beruhigend klug, betritt das Haus des Rosenkranzkönigs. Sie bleibt 10 Nächte. Und sie bringt Mutter mit. Nach 7 Jahren tritt sie durch die Tür, durch die sie von Franz Xaver Altmann vertrieben wurde. Es ist Vaters Initiative. Es ist Mutter, die sich bewegen lässt. Auf einen Schlag sind die Arbeitslager verschwunden. Wir? Mutter, Schwester und ich, wir treten als Personen auf, die aus keiner Himmelsrichtung niedergebrüllt werden. Niemand muss mehr antreten und Meldung machen. Niemand muss sich mehr hinter Vorhängen und Kellertüren verstecken. Ja, genügend Lebensmittel und Getränke, Fruchtsäfte stehen auf dem Tisch. Wir erleben Franz Xaver Altmann eine gute Woche lang als begnadeten Heuchler, der die Maske des zivilisierten Zeitgenossen vorführt. Um es vorwegzunehmen, der absurde Versuch scheitert. Was mich erleichtert. Ich hatte Mutter während der Tage zu verstehen gegeben, dass ihre Rückkehr zu Vater die Rückkehr in einen weiteren Albtraum bedeuten würde. Ich spreche hier als Autorität. Ich habe länger als jeder andere von uns ihren Mann beobachtet. Ihre Mutters Anwesenheit im Altmannhaus würde kein Gramm Leichtigkeit in unser Leben bringen. Im Gegenteil, Vaters Brutalität würde von Neuem noch brutaler über ihre Schwäche herfallen. Und über uns. Bald werden Jahreszeugnisse ausgeteilt. 10. Klasse. Und jeder kann nachlesen, dass weder meine Intelligenz noch meine Disziplin zu größeren Hoffnungen Anlass geben. 3er, 4er plus der obligatorische 5er in Mathematik. Der Klassenleiter notiert, Andreas weniger gute Eigenschaften haben sich nicht wesentlich verbessert. Josef wird im Herbst nicht an die Schule zurückkehren. Er will Geld verdienen. Er hat den Laden satt. Und seine Freundin ist schwanger. Bis zuletzt bewundere ich ihn. Er gehört zu der ungeheuren Minderheit jener, die zu Ungehorsam anfeuern, zum eigenmächtig Handeln. Ferien mit Mutter auf der Insel Raab. Ich bin froh, dass unsere Aussprachen gescheitert sind. Nach 14 Jahren, nach der Zeugung deiner Schwester, ist er wieder über mich gekommen. Mit Hauruck fuhr er in mich hinein und ich war wieder einmal zu feig, um zu dieser Art Versöhnungsvergewaltigung Nein zu sagen, bis zum schnellen Ende. Das Leben auf der Insel tut mir gut. Der Strand ist wenig besucht, ohne Massen und lärmende Prolos. Mutter und ich sind passable Schwimmer. Das Salz trägt unsere Körper. Für Momente sind wir leicht und gedankenlos. Ich spüre es. Und Mutter sicher auch. Wie anders sich das Leben anfühlen kann, wenn keiner im Weg steht, der die Leichtigkeit nicht aushält. Zurück im Altmannhaus, in dem ein Einsamer wohnt. 4 Söhne hat er gezeugt. Einer ist tot, 2 sind auf und davon und ich, der Letzte, komme wieder mit einem Gesichtsausdruck, den man sich für seine Todfeinde aufhebt. 162. Fund der Vaterwaffe, Walter P38. Vergraben des Fundes im Wald. Sag, Franz Xaver Altmann, wie viele Iwans, wie viele Polacken, wie viele jüdische Untermenschen hast du damit umgelegt? 163. Kapitel. Britta, 17 Jahre, schwarzes Haar, Schuhverkäuferin aus Mühldorf. Britta ist wie alle 17-Jährigen dieser Welt von ihrer Mutter darüber informiert worden, dass Männer Schweine sind. Mein Geschlechtsleben scheint geknechtet von Unbeholfenheit, Schuldgefühlen und Ekel. Ob ich eines Tages so werde wie mein Vater? Schließlich, jetzt ist es soweit. Und keine Macht auf Erden kann diesen Tag verhindern. Vaterdämmerung. Nach Hunderten von Runden die Schlussrunde. Eine neue Wirklichkeit muss her. Und sie kommt. Gewöhnlicher Tagesbeginn. Aufstehen, Schulfahrt, Arbeitsdienst, Hausaufgaben, 17 Uhr weiteres Antreten, heute Paketdienst. Manfred ist auf Besuch, hilft mir, die Pakete in das Auto zu laden, randvoll gepackt, fahren wir zur Post, stellen uns an, warten. Wie wagst du es, erst jetzt zurückzukommen? Seine Hände an meinem Hals, mir wird schwarz vor Augen, meine Knie schwimmen, ich falle. Manfred versucht noch, ihm zu erklären, dass ich keine Verantwortung für die Verspätung trage. Manfred, hör auf damit. Dieses Arschloch wird es nie verstehen. Nichts existiert zwischen Himmel und Erde, was diesen armen, von Sadismus, Unglück und radikaler Unbelehrbarkeit geschlagenen Menschen besänftigen kann. Nur Hass, nur Rache, nur Messer, nur Vollstrecker. Der unbedingte Wille, dass heute alles ein Ende finden soll. Es ist das erste Mal, dass er zurückweicht. Meine Totschlaglust. Bilder der Schmach, der Herabwürdigung, der Schmähung, der Misshandlung. Bilder seiner Untaten an Mutter, an uns, an allen. Die Drecksau, mein Vater, das jahrzehntelang ungestrafte Schwein. Ich werde dieses Irrenhaus sofort verlassen. Du kannst jederzeit gehen. Sonne, Blut auf den Lippen, Schweiß, Tränen, Flucht, Lachen, Schluchzen vor Glück. Ich bin frei. Ich möchte noch einmal auf Ihren Vater zu sprechen kommen. Mein Vater war Kriegsheimkehrer. Mein Vater war SS-Nazi. Vorher war SA-Nazi. Ich glaube, dass ihn der Krieg seelisch verkrüppelt hat. Er ist unversehrt am Leibe zurückgekehrt. Aber die Seele war verwahrlost. Hassen Sie Ihren Vater? Nein. Heute hasse ich ihn nicht mehr. Heute sehe ich, wie ein Mensch mit solchen Anlagen sein Leben vergeigen kann. Ein Filmschauspielergesicht, die Haare nach hinten gewellt, ein nachlässiges Lächeln, ein Bo, ein Mann, ein ja, notorischer Gutausseher. Der 30-Jährige besaß ein Pferd, ein Haus, ein Motorrad, ein Segelflugzeug und einen Sportwagen nach eigenen Entwürfen, einen Prototypen, ein Einzelstück, nur für ihn allein. Ich vermute, er gefiel den Frauen. Ich vermute, er dachte, sie und die Welt gehörten ihm, nicht? Vater hatte in seiner Jugend Zeugnisse hingelegt, die für eine fulminante Akademikerkarriere gereicht hätten. Nur der Konjunktiv verweist auf den Haken. Sie hätten gereicht, wenn... Wenn Vater einen anderen Vater gehabt hätte, wenn Vater die Kraft gehabt hätte, sich diesem Vater und dem von ihm verabreichten Unglück zu entziehen, wenn er nicht so ein Schwächling gewesen wäre, für den Geld ausgeben aufregender war, als sich hinzustellen und Nein zu sagen. Hätte er bloß Nein gesagt zu einem Beruf, der ihn, unterbrochen von 6 Jahren Soldatenleben, kränkte, der jeden gekränkt hätte, der damit in Berührung kam. Es war diese Tätigkeit, die alles Erfreuliche an ihm verbittern ließ. Sein Charme, sein Hirn, seine musische Begabung. Vater war der erste Mensch, bei dem ich verstand, dass Attraktivität und Klugsein nicht reichen, um nicht abzustürzen in ein gnadenlos banales Schicksal. Irgendeine Kraft muss dazukommen, etwas rücksichtslos Stolzes, was keine Kompromisse duldet und sich mit einer kühlen Handbewegung über die Träume der Väter hinwegsetzt. Ich habe mir lange Zeit gelassen, um dieses Buch zu schreiben, damit es eben aufgrund dieser, die Gefahr von so einem Buch ist ja, dass ich ja so als ambulanter Tränensack rüberkomme, so eine Winselorgie, so eine Elends-Jeremiade. Nein, ich musste warten als Schreiber, dass ich es kann, dass dieser Rotz in dieses Buch hineinkommt und der Leser sieht, da ist ein Kind, das auf Biegen und Brechen an diesem Krieg mit seinem Vater nicht zu zerbrechen will. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. eine Betrachtung der gleichnamigen Autobiografie von Andreas Altmann, von Oliver Kluck. Es sprachen Erzähler Werner Wölbern, Vater Jochen Striebeck, Mutter Hedi Kriegeskotte, Manfred Wigger Stefan, Jonas Minte. Ton und Technik Dietmar Rözel und Judith Rübenach. Regieassistenz Konstanze Renner. Komposition und Musik Rainer Römer. Band Maximilian Federhofer, Klaus Bleicher, Wolfgang Ort. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2013. Dramaturgie Andrea Oetzmann. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Kommenden Sonnabend senden wir ein amüsantes Kriminalhörspiel des Schweizer Autors Alex Campus, Fast ein bisschen Frühling. Es basiert auf einem authentischen Fall, der sich im Winter 1933 in Basel ereignete und in dem zwei Bankräuber aufgrund eines plötzlichen Anfalls von Liebeswahn um ihre kriminelle Karriere